spreche im Arm. Du bist ein Junkie, ein Schleimiger. Du bist so längst tot und merkst es nicht einmal. Es fließt durch deine Adern, du arme Sau. Deine gerechte Strafe, HIV.